الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك المتنزه عن الجور والمتكبر عن الظلم، المتفرد بالبقاء، السامع لكل شكوى والكاشف لكل بلوى، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، ونحن إن شاء الله باتا من الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل وأتم بروفيت صلى الله عليه وسلم كما يستلقى حديث ابن رجب رحمه الله. زكت der Iman, was den Iman betrifft, so hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith mit den innerlichen Glaubensgrundsätzen erklärt. So sagte er, der Iman ist, dass du an Allah, seine Engel, seine Gesandten, das Auferstehen nach dem Tod oder Zurückkehren nach dem Tod und an den Qadr, also Bestimmung, das Gute und das Schlechte, glaubst. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier was genannt? Arkan und Iman. Und Allah azza wa jalla erwähnte in seinem Buch diese fünf Grundsätze in sechs, ja. Ja, das, oh ja, habe ich gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, hat er gesagt. So, Allah glaubt seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, das Auferstehen nach dem Tod und dass du an den Schicksal glaubst, das Gute und das Schlechte. So hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6 eigentlich. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Allah Azza wa Jalla erwähnte diese Grundsätze in verschiedenen Stellen seines Buches, so wie seine Aussage. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Der Gesandte glaubt an das, was auf ihm hinabgesandet wurde. Genauso die Gläubigen, glauben auch, jeder glaubt an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Und sie machen keinen Unterschied, oder wir machen keinen Unterschied zwischen seinen Gesandten. Und seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. Okay. Die Frömmigkeit ist, wer an Allah Azza wa Jalla glaubt, ja, und den letzten Tag und die Engel und das Buch und die Gesandten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Diejenigen, in der Anfang Surat al-Baqarah, diejenigen, die an den Ghaib glauben, also an das Verbot, das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen von uns gegeben haben, ausgeben, und die an das glauben, was auf dich hinabgesandet wurde und was vor dir hinabgesandet wurde, und sicher sind über was? Über Al-Akhira, über das Jenseits. Dann sagt Allah, Ula'ika, was? Humul Mu'minuna Haqqa. Die sind die tatsächlichen Gläubigen. Das ist mit dir? Nein, nein. Nein. Nein. كما أخرجك ربك من بيتك من حق وإن يا بشر شولك فتام يا شيت البقرة لازم تفهم هي كما أخرجك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. نعم صح خير إن شاء الله. Ja? Was? Was habe ich gerade gesagt? Und der Iman an die Gesandten verpflichtet oder erfordert, der Iman an was? An alles, was sie verkündet haben und erzählt haben. Okay? Oder was ihnen verkündet wurde von den Engeln. Okay? Alles, was sie verkündet haben, über was? Über die Engel, über die Propheten, über das Buch, über das Al-Ba'ath, eine Wiederauferstehung, Al-Qadr, die Bestimmung und so weiter. Yani, wenn ich an die Gesandten glaube, dann erfordert das automatisch was? Nein, nein, ich denke noch mal was. Ist ja ein Fall, gell? Ja. Subhanallah. Okay. Der Iman an die Gesandten, wenn ich an die Gesandten glaube, dann erfordert das automatisch was, dass ich an alles glaube, was sie verkündet haben. Über die Engel, über die Propheten, über den Ba'ath, über die Bücher, über Al-Qadr und so weiter. Von den Sachen, die sie verkündet haben. Von Allahs Eigenschaften, von den Eigenschaften des letzten Tages, wie zum Beispiel Al-Mizan, die Waage oder die Waagschale und As-Sirat, ja, die Linie oder die Brücke, ja, Al-Jannah und Al-Nar und so weiter und so fort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fügte in den Iman an den Qadr, das Gute und das Schlechte, in den Schicksal. Okay? Und deswegen, für dieses Wort hat Ibn Umar diesen ganzen Hadith überliefert, wie wir gestern erzählt haben, ja, als Argument oder argumentieren damit, um damit zu argumentieren, gegen die Leute, die Al-Qadr leugneten. Okay. Und er behauptet hat, dass Allah Azzawajal nichts davon vorgeschrieben hat. Okay. Und Ibn Umar war dann hart gegen die und hat sich von ihnen sogar losgesagt. Und er verkündete oder und er bestätigte, dass von ihnen ihre Taten ohne den Iman an den Qadr was nicht angenommen werden. Und der Iman mit Qadr, dass ich an den Qadr, der Iman an den Qadr ist in zwei Stufen. Die erste Stufe, der Iman, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon bereits wusste, in seinem Wissen schon bereits vorgegangen ist, was die Diener tun, Khair und Schar, von Gut und Schlecht. Okay? Und Gehorsamkeit und Sünde. Bevor er sie erschaffen hat und bevor sie existieren. Und wer von ihnen von Ahlul Jannah ist und wer von ihnen von Ahlul Nar ist. Okay? Das ist die erste Stufe von Iman und Qadr. Dass Allah Azza wa Jal bereits wusste, was die Diener machen werden. Okay? Bevor sie erschaffen haben. Und er hat ihnen die Belohnung oder die Bestrafung vorbereitet für ihre Taten, als Lohn für ihre Taten, bevor sie erschaffen wurden. Okay? Und dass er das alles geschrieben hat und aufgezählt hat. Und dass die Taten der Diener alle laufen nach dem, was er bereits wusste, subhanahu wa ta'ala, und was in seinem Buch steht. Okay? Die zweite Stufe, dass Allah Azza wa Jal die Taten der Diener erschaffen hat. Dass Allah Azza wa Jal die Taten der Diener alle erschaffen hat. Zählen sie Kufr oder Iman? Okay? Gehorsamkeit oder Sünde? Und dass er sie gewollt hat. Okay, ich komme gleich zur Erklärung, inshallah. Diese Stufe bestätigen Ahlus Sunnah wal Jama'ah und wird von Al-Qadariyah und andere, und vor allem von Al-Qadariyah, geleugnet. Okay? Verstanden? Und wir auch in den Unterricht hatten, wer gefragt hat, was ist Qadariyah oder Qadar, da habt ihr Qadariyah. Die Leugner von was? Von Qadar. Verstanden? Khalas? Taib. Jetzt kann jemand mich fragen, wie kann Allah Azza wa Jal Kufr wollen? Geht ja nicht, das steht ja im Koran und er akzeptiert kein Kufr oder er will kein Kufr für seine Diener. Es gibt zwei Arten von Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Irada Qadariya und Irada was? Shari'iya. Okay? Qadar Wille, Schicksalswille und Sharia Wille. Qadar Wille ist, was er weiß, dass es passieren wird. Okay? Und was er bestimmt hat, dass es passieren wird, ohne es zu befehlen. Okay? Aber er weiß, dass es passieren wird und es ist in seinem Wissen, dass das passieren wird. Und der Qadar, die Scharia-Wille ist das, was mit Befehl und Verbot verbunden ist. Okay? Verstanden? Oder nicht? Scharia-Wille ist das, was mit Befehl und Verbot verbunden ist. Das heißt, Allah Azza wa Jal will den Islam für dich. Warum? Weil er es dir befohlen hat. Aber Allah Azza wa Jal gleichzeitig hat den Kufr bestimmt. Nicht, weil er es will, sondern weil es in seinem Wissen war, dass das passieren wird. Verstanden? Das erste ist das zweite ist Qadar Wille und das erste ist Scharia Wille. Verstanden? Die erste Stufe, dass das in seinem Wissen voranging, dass das passieren wird, egal was von den Taten der Menschen passieren wird, das wird von den Qadariyah bestätigt, vor vielen von Qadariyah, jedoch ihre Extremen oder ihre Übertreiber oder ihre Ulat haben sogar das verneint, wie Ma'bad al-Juhani, der über den Ibn Umar, über seine Aussage gefragt wurde, und Amr ibn Ubaid und andere. Und viele von den Imamen der Salaf sagten, diskutiert mit dem Qadariya, mit dem Wissen. Wenn sie dieses Wissen annehmen, yani wenn sie es bestätigen, boykottiert sie. Okay? Und wenn sie es leugnen, sind sie Kuffar. Okay. Das heißt, sie meinen damit, dass wer von ihnen, oder egal wer, das alte Wissen, das heißt das von Allah Azza wa Jal, dass Allah Azza wa Jal über die Taten der Menschen Bescheid wusste, wer das leugnet, und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie, bevor er sie erschaffen hat, die Menschen so glücklich und unglücklich geteilt hat und all das in seinem Buch geschrieben hat und so weiter und so fort, wenn das alles leugnet, dann hat er den Koran was geleugnet und damit wird er zu Kafir. Und wenn sie das annehmen, ja, wenn sie das bestätigen, jedoch leugnen, dass Allah von den Taten seiner Diener was erschaffen hat oder gewollt hat, als was, als welche Art von Wille? Qadariyah, barakallahu fiqh. Okay? Dann sind sie fehlgeleitet. Okay? Denn das, was sie als erstens bestätigt haben, ist ein Argument gegen sie in das, was sie geleugnet haben. Okay? Wenn sie schon bestimmen, wenn sie schon zugeben, dass Allah Azza wa Jal schon Bescheid wusste, dass seine Diener, was seine Diener tun werden, wie kann er dann ihre Taten nicht erschaffen haben? Als Qadar Wille. Es ist ja im Endeffekt das Gleiche. Okay, verstanden? Verstanden oder nicht? Fragen später. Hm? Was sagt? Fragen später. Okay. Und über die Takfir von dieser zweiten Gruppe ist eine bekannte Meinungsverschiedenheit zwischen den Ulama. Und hier auch eine Kleinigkeit zum ja, nee, mitschreiben im Gehirn. Ja? Es gab unter den Gelehrten auch was. Meinungsverschiedenheit in was? Im Takfir. Keiner ist aufgestanden und hat gesagt, man lam yukafir al-kafir, fahuwa kafir, yalla, bismillah. Verstanden? Obwohl es in was ist? Qadr. Eine Sache, die allgemein bekannt ist. Verstanden? Khalas? Und Sache, die mit Tawhid zu tun hat. Kommen Leute und sagen, keine Entschuldigung im Tawhid, keine. Wo bist du hin? Okay? Wer aber den alten Wissen, den von Allah Azza wa Jal, leugnet, so hat Al-Shafi und Ahmad gesagt, dass er kafir ist. Genauso andere als die beiden von den Imamen der Muslime. Denn dann gesagt wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterschied in diesem Hadith zwischen dem Iman und Islam. Und der Islam und Iman. Und er machte die Taten alle von dem Islam, nicht von dem Iman. Jedoch ist das Bekannte von den Salaf und Ahl al-Hadith, dass der Iman was? Qawl und Amal und Niyya. Aussage, Tat und Absicht. Und dass die Taten alle unter was? Unter die Begrifflichkeit des Imans fallen. Jetzt kann jemand kommen und sagen, okay, wenn das stimmt, was ihr sagt, ihr Salafisten, oder ihr, was weiß ich was, Wahhabiten, oder was weiß ich was, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die innerlichen Sachen von dem Iman aufgezählt und die Taten von dem Islam aufgezählt? Okay? Al-Shafi'i überlieferte davon, der Ijma' der Sahaba und Tabi'in und wer nach ihnen ist, wer nach ihnen kam von die Sahaba getroffen haben, dass der Iman was, Qawl und Amal und Niyya, dass die Taten allesamt was unter der Begrifflichkeit des Imans fallen. Und die Salaf kritisierten sehr stark jeder, der die Taten aus dem Iman rausgeschoben haben. Und wer und von denen ist, wer das kritisiert hat und das Bid'a gemacht hat, dass man diese Aussage sagt, dass die Taten nicht zu Iman gehören, zum Beispiel Sa'id ibn Jubair, Maimun ibn Mahram, Qatada und Ayyub al-Sakhithani, Ibrahim al-Nakhai, Zuhri und Yahya ibn Abi Kathir und andere viele. Und Al-Thawri sagte, dies ist eine erneuerte Meinung. Wir sahen die Menschen oder wir erlebten die Menschen auf etwas anderes. Und Al-Auza'i sagte, von die vor uns gingen, ja, von den Salaf, von den Vorgängern, von den Sahaba und Tabi'in, gab es niemanden, der zwischen dem Iman und Taten unterschied. Okay? Und Omar ibn Abdul Aziz schrieb zu den Leuten der Länder, Amma Ba'd, der Iman sind Pflichten und Schara'i'a, Gesetze, wa Hudud und Grenzen, Strafen, okay, wa Sunan. So wer sie vervollständigt, hat den Iman vervollständigt. Und wer sie nicht vervollständigt, hat den Iman nicht vervollständigt. Dies erwähnte Al-Bukhari in seinem Sahih. Dann sagen wir, wenn das alles erwähnt wird, sagen wir, ja, das stimmt alles. Und es ist auch so. Ja? Und auf den Eintritt der Taten unter der Begrifflichkeit des Imans haben andere auch, auch andere Wortlaute der Scharia hingewiesen. So wie Allah, die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, innama al-mu'minuna. Innama, mu'minuna, nicht al-muslimuna. Innama al-mu'minuna. Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu. Zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Das war der Vers von Fahim. Okay? Die Gläubigen sind diejenigen, wenn Allah erwähnt wird oder gedacht wird, werden ihre Herzen was? Beben, bekommen Angst, fürchten. Okay? Warte, ich kenne noch besser die Übersetzung. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat al-Anfal, die Gläubigen sind diejenigen, deren Herzen sich vor Ehrfurcht regen, wenn Allahs gedacht wird, und die, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, ist ihren Glauben wert. Mehrt heißt eigentlich nicht, sondern steigen lässt. Ja? Weil hier, ja, Mehrt geht auch. Man muss dann. Und die sich auf ihren Herren verlassen. Ja, wa'ala rabbihim, yatawakkalun. Die das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen gegeben haben oder versorgt haben, ausgeben. Okay? Dies sind die wahren Gläubigen. Dies sind die wahren Gläubigen. Für sie gibt es bei ihrem Herrn Rangstufen und Vergebung und ehrenvolle Versorgung. Okay? So hat Allah Azza wa Jalla zuerst begonnen mit was? Die Gläubigen sind. Dann hat er all das aufgezählt. Zuerst, ja, dass die Herzen sich regen, wenn Allahs gedacht wird. Ja, und dass sie, dass wenn sie Allahs Verse hören, dass ihr Iman steigt und dass sie auf ihren was? Herrn vertrauen. Okay? Und diejenigen, die das Gebet verrichten und die spenden. Und das sind Taten, die gehören was? Hat Allah also hier unter die Begrifflichkeit von was? Iman. Von Iman. Und hier ist noch eine zweite Lehre, ganz kurz. Hier ist eine zweite Bestätigung in diesem Vers für die Aqidah von Ahlus Sunnah und Jama'ah, dass der Iman was? Steigt und sinkt. Weil Allah also sagt was? Und wenn sie Allahs Verse hören, dann was? Mehrt das ihr Iman. Ja, der Iman was? Steigt. Ja, wenn sie es nicht hören, dann was? Sinkt er. Barakallahu fikum. In den Sahihain von Ibn Abbas, das Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte, zu Wafd von Abd al-Qais, das ist eine Waft, wie nennt man das? Eine Besucher, Leute, die zu ihm kamen. Yani, okay? Ich befehle euch vier. Der Imam Billah. Und wisst ihr, was der Imam Billah ist? Shahadatu an la ilaha illallah, wa iqam al-salah, wa ita' al-zakah, wa sawm Ramadan. Und dass ihr ein Fünftel von Ghanima gibt. Also, ich befehle euch vier. Der Iman Billah. Und wisst ihr, was der Iman Billah ist? Das Bezeugnis des La ilaha illallah. Das Gebet verrichten. Zakat entrichten. Ramadan zu fasten und das Fünftel von Ghanima zu geben. Okay? Weiß jeder, was Ghanima bedeutet? In den Sahihain von Abu Hurairah radiallahu anhu. Alle schreiben 1, 1, 1. Sahihain von Ibn Abbas, von Sahihain von Abu Hurairah radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, der Iman ist etwas mehr als 70 was? Sektionen. oder mehr als 60 Sektionen. Und jetzt sind zwei Überlieferungen oder zwei, der Überlieferer kann sich nicht erinnern, ja. Okay? Das Beste davon ist was? La ilaha illallah. Und die unterste? Das Schädliche vom Weg zu beseitigen. Und Haya? Scham ist was? Ist eine Sektion von Iman. Und das ist das Wort Lord bei Muslim. Und in Sahihain? Das heißt, wenn der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hier Taten aufgezählt hat von Iman, von den Sektionen des Imans, dann gehört der Iman, die Handtaten automatisch was? Zu Iman. Okay? Und Sahihain von Abu Rayy radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, das er sagte, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Das heißt, derjenige, der Sinne macht, während er Sinne macht, ist kein Mu'min. Und derjenige, der stiehlt, während er steht, ist kein Mu'min. Und derjenige, und der trinkt keinen Alkohol, während er es trinkt, außer während er Mu'min ist. Also, während diese Taten, gehörten Taten, nicht zum Iman, würde das nicht von seinem Iman sinken, wenn er diese Taten begehen würde. Okay? Oder anders gesagt, wäre das Unterlassen dieser Kabair, dieser großen Sünden, nicht unter der Begrifflichkeit des Imans, dann wäre der Name des Imans von dem Begeher von etwas davon nicht verlangt worden. Verstanden? Mhm. Was sagst du dann, ja? Mhm. 20 Liegestütze nachher. So. Das heißt, wenn ich Al-Kabair, weißt du, was Al-Kabair sind? Ja, wenn ich das lasse, gehört das zu Iman, oder? Dass ich das nicht mache. Natürlich. Okay. Aber gehörte das nicht zu Iman, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Namen des Imams, den Namen des Imams von dem Imam, der das tut, nicht verneint. Mhm. Verstanden jetzt? Nein. Noch immer nicht. Was heißt Verneinung? Nein. Nein, verneinen. Ja, nein. Ja, ich verneine, dass er kurz ist. Ja. Das heißt, er ist nicht kurz. Ja. Okay? Ja. Gehörte, würde das Unterlassen dieser großen Sünden nicht zum Iman gehören, dann hätte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den Namen, die Bezeichnung des Imans von demjenigen, der das tut, nicht verneint. Also gehört doch. Nein, hat er noch immer nicht kapiert. Okay, steh auf. Nimm mal ein bisschen Wasser. Mach auf. Ja, ich bin auch müde. Ja, ich bin ein bisschen wach. Ich bin nicht müde. Ja, ich bin auch nicht müde. Okay, noch einmal. Muss später mal. Wir bleiben, nein. Wir bleiben bis morgen in der Früh, kein Problem. Schläge bekommst du eh nachher von ihnen, ist mir egal. Das ist immer so ein bisschen anders zu erklären. Also schau, noch einmal. Jani? Bei mir musst du mal ein Beispiel geben. Wir haben dir gerade ein Beispiel gegeben. Wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der Sinne macht, ist während er Sinne macht, kein Mu'min. Ja. Das heißt, er hat was von hier, von ihm vernannt? Den Iman von ihm vernannt. Ja. Sah alala. Ja. Würde das Lassen von Sinne nicht zu Iman gehören, hätte der Prophet nicht gesagt, er ist kein Mu'min. Ja. Verstanden jetzt? Okay, Alhamdulillah. Also die... Nein, das Unterlassen dieser Taten, die anscheinend. Sinne gehört nicht zu Iman. Ja, also genau. Oder nicht. Also allgemein, die Taten gehören zum Iman. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Okay? Denn der Name wird nicht verneint, außer durch die Verneinung von einigen. Ah, kompliziert. فإن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. يلا حبيبي. Das heißt, der Name wird nicht vernannt von etwas außer Der Name, die Bezeichnung von etwas, ja, kurz. Ja, okay. Dann, ja, okay. Ja, der Name wird nicht verneint von etwas, außer durch die Verneinung von der Bedeutung davon oder einiges davon. Verstanden? Mhm. Ja, nee, zum Beispiel, wenn einer jetzt halb schön ist, sagt man nicht, er ist halb schön, sondern er ist hässlich. Okay? Mhm. Man sagt, oder er ist, ha? Man sagt, er ist hässlich. Mhm. Okay? Du sagst nicht, er ist halb kurz. Es gibt nicht halb kurz. Er ist entweder kurz oder lang. Type. Wenn ich kann nicht dabei, wenn ich über jemanden sage, er ist hässlich, okay, kann ich das nicht machen, außer wenn die Schönheit von ihm verneint ist oder ein Teil der Schönheit von ihm verneint ist. Verstanden jetzt? Das heißt, entweder er ist überhaupt nicht schön oder ein bisschen nicht schön. Dann kann ich sagen, er ist hässlich. Verstanden jetzt? Okay. Wenn man aber all diese Wortlaute mit dem Hadith von Jibril, also Wortlaute der Scharia mit dem Hadith von Jibril a.s. über den Islam und Iman vereinen will, und die Unterscheidung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zwischen Iman und Islam, und dass er die Taten unter die Begrifflichkeit des Islams und nicht unter die Begrifflichkeit des Imans nannte, dann wird das deutlich durch die Erläuterung von einer Sache. Nämlich, dass die Namen, dass es von den Namen welche gibt, die mehrere Bedeutungen haben. Das heißt, ein Name und umfasst mehrere Begrifflichkeiten, wenn er alleine genannt wird oder wenn er verallgemeint wird. Okay? Wenn aber dieser Name mit einem anderen Namen verbunden wird, yani zusammen genannt wird, okay, dann weist er auf einige dieser Bedeutungen und Definitionen. Und der andere Name weist dann auf die restlichen. Wie zum Beispiel, ich gebe dir Beispiel, Al-Faqir wal-Miskin. Beides bedeuten auf Deutsch was? Arm. Okay. Und beides bedeuten in der Sprache was? Arm. Aber warum nennt Allah Al-Faqir wal-Miskin? Ja? Wenn einer davon genannt wird, dann fällt darunter jeder, der bedürftig ist. Aber wenn beide genannt werden, dann deutet ein Name darauf auf einige Arten von Bedürftigen und der andere auf die restlichen. Verstanden jetzt? Okay, und das findest du in Kitab Allah Azza wa Jalla sehr oft. Wie? Was? Al-Kafir al-Mushrik, zum Beispiel. Ja? Allah Azza wa Jalla, wenn er sagt, Al-Kafirun, fallen darunter Al-Mushrikun oder nicht? Fallen darunter Al-Munafiqun oder nicht? Verstanden jetzt? Lass mich nur diesen Gedanken fertig bringen. Und genauso ist es bei Islam und Iman. Okay? Wenn einer davon alleine genannt wird, dann umfasst er automatisch den anderen und weist auf das, was er, was der andere hinaus hinweist. Wenn aber beide genannt werden und verbunden werden, dann weist der eine auf einen Teil und sie teilen sich die Aufgabe sozusagen. Okay? Und der andere ist ein Muslim, aber nicht jeder Muslim ist ein Muslim. Das ist eine andere Geschichte. Ich rede von Islam und Iman und nicht von Mu'min und Muslim. Ich rede von dem Begriff. Nein. Schau, Mu'min ist derjenige, der Iman praktiziert. Ja. Aber ich rede von dem Iman selber. Was ist der Iman? Was bedeutet der Iman selber? Verstanden jetzt? Mhm. So, wenn Iman und Islam genannt werden, okay, so, wenn einer davon alleine genannt wird, bedeutet er automatisch den anderen. Okay? Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass wenn man das zusammen betrachtet, ist Iman ein Teil vom Islam, also eine Bedingung vom Islam. Im Endeffekt sowieso. Und wenn man das trennt, ist Islam zum Beispiel jetzt das Äußerliche und Iman das Innerliche. wenn einer alleine genannt wird, beinhaltet er automatisch das andere. Wenn Allah Azza wa Jalla sagt, ja, ayyuha alladhina amanu, kann jemand jetzt kommen und sagen, nein, der ist ja ayyuha alladhina aslamu, der, für ihn fällt das nicht? Automatisch fällt das auf alle. So, wenn Allah Azza wa Jalla den Iman erwähnt, alleine, dann beinhaltet er automatisch was? Den Islam auch. Und wenn er den Islam erwähnt, dann beinhaltet er automatisch was? Wenn er alleine erwähnt. Wenn er beide zusammen erwähnt, dann bedeutet der Islam etwas und der Iman etwas. Also innerlichen und äußerlichen. Genau. Verstanden jetzt? Und diese Bedeutung hat eine Gruppe von den Imamen yani, erläutert und erklärt. Abu Bakr al-Ismaili sagt in seiner Nachricht zu Ahlul Jabal, yani in seinem Text, viele von Ahlul Sunnati wal Jama'a sagen, in Iman wa Qawlun wa Amal. Der Iman ist was? Aussage und Tat. Und der Islam ist das Tun von das, was Allah auf den Menschen verpflichtet hat, es zu tun. Wenn jeder Name alleine erwähnt wird, beinhaltet er automatisch die Bedeutung des anderen. So? Wenn Al-Mu'minun oder Al-Muslimun alleine genannt wird, einer davon, yani, dann beinhaltet, wird gemeint mit der einen davon die Bedeutung automatisch von den anderen. Und wenn sie beide zusammen genannt werden, dann beinhaltet jeder von denen eine Bedeutung. Okay, das gleiche sagte auch Al-Khattabi in Ma'alim al-Sunan und es folgten ihm eine Gruppe von Ulama nach ihm und auf die Richtigkeit davon weist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Iman, als er ihn alleine erwähnt hat in dem Hadith von Ufd Abd al-Qais, Uafdu Abd al-Qais, er erklärte den Iman, mit dem er den Islam, das mit dem Iman verbunden ist, in den Hadith von Jibril erklärt hat. Den Hadith, den wir gerade vorhin von Ghanima, jetzt könnt ihr euch alle erinnern, erklärt haben. Okay? Verstanden? Der Hadith von Uafdu Abd al-Qais, wo die Leute gesagt haben, wo er gesagt hat, Imanu Billah, und wisst ihr, was Imanu Billah ist? Imanu Billah ist das Schadet, La ilaha illallah, wa iqamu salat. So hat er hier den Iman mit was? Mit dem Arkan al-Islam erklärt. Als er den Iman alleine erklärt hat und erwähnt hat, ohne Islam, beinhaltete der Iman automatisch was? Auch den Islam. Aber als er ein Hadith von Jibril, den Iman und Islam zusammen erwähnte, beinhaltete jeder von denen eine andere Sache. Okay. Genauso. Schau. Wie in Musnad Imam Ahmad von Amr ibn Abasa, dass er sagte, ein Mann kam zum Nabi sallallahu alaihi wa sallam und sagte, ja Rasulullah, was ist Islam? Was ist Al-Islam? Er sagte, dass du dein Herz Allah ergibst und dass die Muslime sicher sind von deiner Zunge oder vor deiner Zunge und deiner Hand. Er sagte, was ist dann der Beste des Islams? Er sagte, Al-Iman. Was ist das Beste vom Islam? Er sagte, Al-Iman. Er sagte, und was ist der Iman? Er sagte, dass du an Allah und seine Engel und seine Bücher und seine Gesandten und das Auferstehen nach dem Tod glaubst. Er sagte, was ist dann der Iman, das Beste vom Iman? Er sagte, Al-Hijra. Er sagte, was ist Al-Hijra? Er sagte, dass du weg von das Schlechte gehst. Er sagte, was ist denn das Beste, die beste Hijra sozusagen? Er sagte, Al-Jihad. Okay? So machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Iman zum besten Islam. Und er fügte, oder er fügte die Taten zu dem Iman dazu. Und mit dieser Ausführung, mit dieser Detaillierung wird dir ersichtlich, dass der Islam und Iman abhängig voneinander sind und ob sie eins sind oder nicht und so weiter. Die Fragen, die wir am Anfang gestellt haben. Okay? Denn Ahlus Sunnah und Ahlul Hadith sind mehrere Meinungen darüber. Okay? Und sie schrieben darüber sehr viel. Und so weiter und so fort. Okay? Und von denen gibt es welche, die behaupten, dass Ahlul oder dass die Allgemeinheit von Ahlus Sunnah dass sie auf einer Sache sind, nach ihnen sind, wie Muhammad bin Nasr Marusi und Ibn Abd al-Birr und so weiter. Und diese Aussage wurde, von ihnen gibt es welche, die behaupten, oder die sagen, dass die Allgemeinheit von Ahlus Sunnah sagen, dass der Iman und Islam was? Eine Sache ist. Von ihnen ist Muhammad bin Nasr Marusi und Ibn Abd al-Birr. Und diese Aussage wurde überliefert von Sufyan al-Thawri, von Sufyan al-Thawri durch Ayyub bin Suwaid al-Ramli. Er überlieferte das von Sufyan al-Thawri und Ayyub in ihm ist Daf. Yani, er ist kein vertrauenswürdiger was? Überlieferer. Okay? In ihm ist Daf. Und von den Salaf gibt es welche, die berichten von Ahlus Sunnah, dass sie zwischen Iman und Islam unterscheiden, wie Abu Bakr ibn al-Sam'ani und andere. Und diese und über die Unterscheidung zwischen Iman und Islam überlieferten sehr viele von den Salaf, davon ist Qatada und Dawud ibn Abi Hind und Abu Ja'far al-Baqir und Zuhri und Hamad ibn Zayd und Ibn Mahdi und Shuraik und Ibn Du'ayb und Ahmad ibn Hanbal und Abu Khaythama und Yahya ibn Ma'in und so weiter und so fort. Und je nachdem gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit oder einen Unterschied zwischen, wie groß ist der Unterschied und was ist was, gibt es auch wieder Unterschiede. Und Al-Hassan und Ibn Sirin hatten immer gesagt Muslim und fürchteten zu sagen Mu'min. Okay? Und mit dieser Detaillierung, die wir erwähnt haben, geht diese Meinungsverschiedenheit weg. So, indem man sagt, wenn jeder einer von den beiden Islam oder Iman alleine genannt wird, dann gibt es keinen Unterschied. Und wenn beide genannt werden, gibt es einen Unterschied. Okay? Und was ist der Unterschied? Dass der Iman die Bestätigung des Herzens und seine Bestätigung, dass er daran glaubt und dass er darüber weiß, und der Islam ist die Ergebung des Dieners zu Allah subhanahu wa ta'ala und seine Unterwürfigkeit und seine Gehorsamkeit und seine Demut. Und dies ist durch die Tat. Okay? Und das ist der Dien, so wie Allah ta'ala in seinem Buch den Islam als Dien genannt hat. Und im Hadith Jibril hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Iman und Ihsan als was? Al-Islam und Iman und Ihsan als was? Als Dien bezeichnet, als er gesagt hat, was? Dies ist Jibril, er kam, um euch euren Dien zu lehren. Okay? Und dies deutet auch darauf, dass wenn einer dieser Namen alleine erwähnt wird, dann fällt automatisch der andere drunter, denn alles ist was von denen. Und es wird nur zwischen unten unterschieden, wenn sie zusammenkommen. Dann ist dann das, was mit dem Iman gemeint ist, das bloße, das klare oder dann wird damit gemeint die Bestätigung des Herzens und mit dem Islam die Tat. Okay, wenn beide zusammen erwähnt werden. Doch dies ändert von der Begrifflichkeit des Imans gar nicht. Das sind Erkennung des Imans und das ist die Bedeutung des Imans. Okay. Und von Muslim, Imam Ahmad von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass von Anas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam ist öffentlich, ist im offenkundig gerne, und Iman ist im Herzen. Verstanden? Iman ist öffentlich. Islam ist öffentlich. Islam und Iman im Herzen. Ja, ne, was? Dies, weil die Taten nicht öffentlich ersichtlich sind. Das heißt, du weißt nicht, was er damit beabsichtigt. Okay? Und das, was im Herzen ist, kann man nicht sehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er in seinem Dua beim Gebet über einen Toten Dua gemacht hat, da hat er gesagt, O Allah, wen du von uns am Leben lässt, so lass ihm auf den Islam leben, und wenn du von uns sterben lässt, dann lass ihm auf den Iman sterben. Okay? Nein. Wen du von uns am Leben lässt, so lass ihn auf den Islam leben, und wen du von uns auf sterben lässt, dann lass ihm auf den Iman sterben. Weil wir gesagt haben, ja, Islam ist öffentlich und der Iman ist das, was da drinnen ist. Verstanden? Mhm. Denn die Taten sind durch die Gliedmaßen. Und er kann seine Gliedmaßen nur bewegen, wenn er am Leben ist. Jedoch, wenn er stirbt, dann bleibt nur was, das, was im Herzen ist. Okay? Und deswegen, von da sagten die fundierten Gelehrten, jeder Mu'min ist was? Er ist ein Muslim. Denn wer den Iman verwirklicht hat und der ist, in wessen Herzen er gepflanzt ist, der stark ist, befestigt ist, dann hat er die Taten des Islams durchgeführt. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, im Körper ist was, ein Muskel, wenn er wichtig ist. Oder wenn er gesund ist, ist der gesamte Körper was? Gesund. Und wenn er verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Dies ist was? Das Herz. Okay? So. Kann der Herz den Iman nicht verwirklichen, außer was? Durch den Islam. Okay? So ist er Muslim. Entschuldige. Kann der Iman nicht im Herzen feststehen, außer durch die Gliedmaßen, durch die Taten des Islams. Und nicht jeder Muslim ist ein Mu'min. Denn der Iman kann schwach sein. Und so kann der Herz davon nicht genug was gestärkt sein. Neben was seine Gliedmaßen durch die Taten des Islams. So ist ein Muslim und dann kein vollständiger Mu'min. Verstanden jetzt? So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Arab sagten was? Wir glauben. Sprich, ihr sagt nicht, wir glauben, sondern sagt was? Sind Muslime. Und der Iman ist noch nicht in euren Herzen eingetreten. Und sie waren keine vollständige oder vollkommene Munafiqin. Nach der richtigen Meinung von zwei Meinungen oder zwei Deutungen Tafsir, yani. Und das ist die Aussage von Ibn Abbas und andere. Sondern ihr Iman war schwach. Deswegen hat Allah ihnen befohlen zu sagen, sagt nicht, wir sind Gläubige. Euer Iman ist noch nicht stark genug, sondern sagt das, sind Muslime. Und darauf weist auch, was nachher kam in dem Versen, wo Allah subhanahu wa ta'ala, im gleichen Vers sogar, wo Allah azza wa jalla sagt, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Und wenn ihr Allah und seinen Gesandten gehorcht, äh, لا يريتكم من أعمالكم شيئا. Okay. نعم، داش بزت. من تطيع الله ورسوله لا يلد لا يلدكم من أعمالكم شيئا. Das heißt, und wenn ihr Allah und seinen Gesandten gehorcht, verringert er euch nichts von euren Taten. Okay? Verringert er euch nichts von euren Taten. Und wären sie Munafiqin, dann würden ihre Taten schon längst verloren gewesen sein. Khalas? Dann würde Allah sie nicht dazu aufrufen, dass nichts von ihren Taten verloren gehen würde. Okay? Verstanden? Das heißt, sie haben noch Iman, doch er ist was? Noch schwach. Und zweifellos, wenn der innerliche Iman schwach wird, dann bedeutet das automatisch, dass was? Dass die Taten, die äußerlichen Taten, die Gliedmaßen was? Auch schwach werden, weil der Name des Imams wird verneint von jedem, der etwas von den Pflichten des Imams was unterlässt. So wie deine Aussage, der Name, nicht der Urteil. Aufpassen. Okay? Wie? Was? Lazni zani hinazni. Das heißt, derjenige, der Sinne macht, Sinne begeht, währenddessen ist er was? Und dieser Name wird nur verneint bei was? Bei jemandem? Der große Sünden. Der große Sünden. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.